Es fängt bereits am Morgen an, weil ich bei Nacht nicht schlafen kann. Ich sehe immer dein Gesicht und hör den Wecker nicht. Das Frühstück hab ich auch versäumt, hab wieder nur von dir geträumt. Wir treffen uns am Abend dann, es dauert noch so lang. Wer weiß denn, was bis dahin noch passiert? Mein Herz, es spürt, was heute noch passiert. Alles nur, weil ich dich liebe. Alles nur weil es dich gibt. Du hast längst mit einem Lächeln eins, zwei, drei mein Herz besiegt. Spüre, dass du deinen Namen tief in meine Träume schreibst. Ich würde alles dafür geben, wenn du für immer bleibst. Die Mutter sagt am Telefon, sie wartet längst zwei Stunden schon. Ob ich sie wohl vergessen hab, so geht das Tag für Tag. Ich müsste mit dem Hund noch raus und wieder bricht das Chaos aus. Was hast du nur mit mir gemacht? Und gleich ist es halb acht. Du weißt, wie man mit einem Herzen spielt.